Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Seid begrüßt zum libertären Rückblick auf den Februar. Wir sprechen mit einer Freundin über die aktuellen Proteste in Bosnien und Herzegowina, waren mal wieder in Südamerika unterwegs und haben von dort anarchistische Einschätzungen zu einem chilenisch-peruanischen Staatenstreich mitgenommen. Wir werden diesmal ganz selig, vertraulich. In unserer bewegenden Geschichte beleuchten wir den Leidensweg Erich Mühsams während der NS-Zeit. Die herrschende Anarchie zeigt uns in der Ukraine die Abgründe ihrer multiplen Persönlichkeiten. Hört also nun eine Schilderung der Entwicklung der sozialen Proteste in Tuzla und Umgebung. Hallo, magst du uns mal erzählen, wie die Proteste in Bosnien angefangen haben? Also die haben am 5. Februar dieses Jahr angefangen. Es waren vor allem in Tuzla Arbeiterinnen, die von der Dita Waschmittelfirma keine Löhne mehr bekommen haben und da seit Monaten schon gekämpft haben dafür. Also die wurde halt nach dem Jugoslawienkrieg, ging die in private Hände über und seit da haben die Arbeiterinnen eigentlich keine Sozialleistungen mehr bekommen. Der Besitzer hat sich bereichert und ging nicht an die Arbeiterinnen zurück. Und die hatten dann erstmal keine Sozialversicherung, dann keine Sozialleistungen. Viele kriegen ihre Renten nicht, die wären eigentlich schon längst in Rente und wurden auch seit Jahren nicht mehr, also die Löhne nicht regelmäßig ausbezahlt. Und dann sind die immer wieder vor die Kantonalverwaltung gegangen und wurden da halt auch nicht gehört mit ihren Problemen. Und am 5. Februar haben sie dann quasi versucht, sich selber Zutritt zu diesem Gebäude, zu der Kantonalverwaltung zu verschaffen und wurden da gewaltvoll von der Polizei gehindert. Und dann wurden halt im Internet, gab es Protestaufrufe und es kamen ganz viele andere Leute dazu, die dann die Proteste vorangetrieben haben und halt für die nächsten Tage mobilisiert haben. Inwiefern haben sich denn dann die Proteste weiter ausgebreitet, beziehungsweise inwiefern standen die Proteste später noch im Zusammenhang mit den Protesten in dieser Fabrik? Also in Tuzla selbst, wo die Proteste ja gestartet haben, waren die Arbeiterinnen immer sehr stark präsent. Also da ging es vor allem um die Forderungen dieser entlassenen Menschen. Also es handelt sich da um die 1000 Arbeiterinnen. Und im Zuge dessen wurden dann aber die Tage drauf, gab es Solidaritätskundgebungen und Demonstrationen, auch vor allem in Sarajevo. Und für den 7. Februar haben 21 Städte zu Protesten aufgerufen und da ging es dann, das waren ganz oft jüngere Leute, und da ging es ganz viel auch um einfach diese korrupte Regierung und dass halt dieser Dayton-Friedensvertrag von 1995 halt die Verwaltung total verkompliziert hat, dass überhaupt nichts mehr passiert im Land und deswegen einfach die sozialen Bedingungen so schrecklich sind, dass halt die Leute sich da jetzt endlich mal irgendwie zusammentun und auch ja richtig revoltieren. Und halt in Sarajevo haben sie das Präsidialamt angezündet, haben das gestürmt, haben halt alle Computer, Akten, alles aus dem Fenster geworfen, haben es angezündet. Dabei ist ein Teil des Archives verbrannt, was halt von den Medien sehr stark genutzt wurde als Möglichkeit, die Proteste zu kriminalisieren. Und halt auch im Westen irgendwie so da das Versuchen wieder so darzustellen, als wären das nationalistische Proteste und Bewegungen, die da sicher stärken würden. Aber es gibt ein Interview, wo halt eine Aktivistin erklärt, dass es zwar passiert ist, dummerweise, dass es halt dieses Archiv mit Feuer gefangen hat, dass dann aber Leute rein sind und versucht haben, das zu löschen und auch halt richtig so ihr Leben dafür gegeben haben, dass das irgendwie erhalten bleibt. Genauso war es eigentlich auch in Tuzla. Da haben die Arbeiterinnen nach den Protesten, also nachdem auch Verwaltungsgebäude angezündet wurden und Scheiben eingeschlagen, am nächsten Tag aufgeräumt. Die sind halt hingefahren und hatten sich auch so T-Shirts angezogen, wo drauf stand, ich bin kein Hooligan, weil halt auch die Medien versucht haben, das zu kriminalisieren und sie als Vandalen und Hooligan hinzustellen. Welchen Einfluss, glaubst du, denn haben die Medien zurzeit dort, beziehungsweise auch die Medien im internationalen Ausland quasi? Also es wurde, ich würde mal sagen, von internationalen Medien sehr wenig erstmal berichtet. Und vor Ort haben halt viele versucht, es zu wieder wie nach dem Krieg in nationalistische Bewegungen einzuteilen. Auch Parteien haben sich da irgendwie angeschlossen, haben sich von den Protesten distanziert und versuchen halt ihre Bevölkerungsgruppen so davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen. aber die Menschen spielen da halt nicht mit. Also die haben nun gecheckt, dass es eben nichts mit Nationalismus zu tun hat und dass das alles nur vorgetäuschte Interessen sind der Regierung und organisieren sich jetzt halt selber. Also die haben jetzt angefangen, so öffentliche Treffen, Pläne zu, ja, sich zu versammeln und da halt Forderungen aufzustellen, die sie dann nach außen tragen und halt so ein bisschen die Forderungen so auf ihre Seite gezogen haben. Es gab auch viele verschiedene Blogs, die danach entstanden sind, wo sie halt auch ihre eigenen Berichterstattungen gemacht haben. Was würdest du denn sagen, wie sich das perspektivisch noch weiterentwickeln könnte? Es ist sehr schwierig zu sagen, weil es so, also die Leute dort, das ist so das erste Mal, dass da richtig auch was passiert und dass die Leute auch auf die Straße gehen und halt für ihre Rechte und Interessenforderungen kämpfen. In so einem ganz ex-jugoslawischen Bereich ist es halt auch was ein bisschen Einmaliges. Und sie kriegen viel Solidarität auch von Kroatien, Slowenien, eigentlich von allen Staaten, also auch in Montenegro. Und in Kosovo gab es jetzt auch schon Proteste. Also es kann halt sein, dass andere Länder mitziehen. Also so eben wegkommen von diesem, alles ist auf den Nationalismus und auf diese Grenzziehung von nach dem Krieg zurückzuführen. Trotzdem ist es halt schwierig, ob die Leute, also gerade die Arbeiterinnen aus Tuzla, ob die das schaffen, dass endlich mal was jetzt passiert und sich auch was ändern wird. Das halt auch die Wahlen im Oktober werden die sein in Bosnien. Dass die halt auch anders ablaufen, dass nicht diese korrupten Parteien einfach weiterhin das Sagen haben. Und ein anderer Aspekt ist auch, dass es halt schon länger da auch Proteste gab. Also letzten Sommer 2013 gingen halt schon viele junge Leute in Sarajevo auf die Straße, weil da halt auch die Regierung hatte so Identifikationsnummern ausgestellt. Also jede Person sollte eine eigene Nummer kriegen. Und erst darüber war es dann möglich, sich krankenversichern zu lassen und Rente zu beziehen, einen Personalausweis zu haben. Und weil das einfach so ein Riesenkomplex ist und das alles nicht voranging, und gab es halt tausende Kinder, Neugeborene, die keine solche Nummern gekriegt haben und deswegen auch nicht versichert waren. Und nach diesen Protesten ist halt nichts passiert, die waren alle friedlich. Und es kann halt schon sein, also jetzt die Leute sind sehr stark, sagen halt so, das musste jetzt einmal so richtig raus und die Riots waren auf jeden Fall gerechtfertigt und sie waren halt nur 2 oder 3 Tage. Aber vielleicht ist es so der Grundanstoß, dass sich jetzt wirklich was verändert. Okay, hoffen wir es. Vielen Dank. Die Interviewpartnerin teilte uns im Nachhinein noch mit, dass bei dem erwähnten Brand niemand umgekommen sei. In mehreren Städten werden derzeit Versammlungen abgehalten, die zum Teil mitgeschnitten werden. Das Plenum in Sarajevo hat eine eigene Website, die die Versammlungsvideos zur Verfügung stellt. Ist halt nur dann wirklich interessant, wenn ihr, ich nenne es mal serbokroatisch, versteht. Die Website heißt plenumsa.org. Sonst informiert euch bei linksunten.indimedia.org weiter. Die Links sind natürlich auf aradio.blogsport.de zu finden. Und nun macht euch auf einen Kampf zweier Koryphäen des Halbstark-Schwergewichts gefasst, die sich bis ans Äußerste ihrer Grenzen wagen. In der linken Ecke mit einer Einwohnerzahl von 16,5 Millionen, einer Fläche von 755.000 Quadratkilometern und einem Bruttoinlandsprodukt von geschätzten 250 Milliarden US-Dollar, Chile. In der rechten Ecke mit einer Einwohnerzahl von 29,5 Millionen, einer Fläche von 1.285.000 Quadratkilometern und einem Bruttoinlandsprodukt von geschätzten 173 Milliarden US-Dollar, Peru. Und worum geht es hier überhaupt? Die Genossinnen des Taller de Estudios Anarquistas aus der grenznahen chilenischen Stadt Antofagasta halfen uns bei der Einordnung. Wie ich dir vorher erzählte, hat es zwischen dem peruanischen und dem chilenischen Staat immer diesen Konflikt wegen Land und Ressourcen gegeben. Der ursprüngliche Grund für die kriegerischen Auseinandersetzungen lagen in dem Wunsch begründet, sich das Gebiet einzuverleiben, das heute den Norden Chiles bildet, weil sich in genau dieser Zone viele Rohstoffe befinden. Salpeter, es gab bedeutsame Guano-Stätten, wie auch viele Rohstoffe für den Abbau in Bergwerken sowie auf See. Das war also die ursprüngliche Motivation für den Krieg zwischen diesen Staaten. Auf der anderen Seite wird hier von Krieg gesprochen, aber häufig handelt es sich einfach um mediale Zusammenstöße. Denken wir beispielsweise an das Jahr 1920 zurück, als es zu einem Konflikt mit dem Namen der Krieg des Don Ladislao kam. Diese kuriose Geschichte begann damit, dass der noch Präsident Sanfuentes kurz nach dem unklaren Ausgang der Präsidentschaftswahlen mit dem konservativen Barroso und dem liberalen Alessandri plötzlich die Truppen an die peruanische Grenze beorderte. Der Kriegsminister Ladislao Errázuriz hatte angeblich davon erfahren, dass Peru und Bolivien ihrerseits eine Großoffensive gegen Chile planten. Wohl nicht zufällig fällt diese ganze Entscheidung zu einem Zeitpunkt, an dem im ganzen Land sogenannte Hungermärsche stattfanden, die gegen die Regierungspolitik gerichtet waren. Die Mobilisierung der Truppen entfachte in Teilen der Bevölkerung eine enorme Kriegshysterie, gepaart mit dem Wiederauftauchen der nationalistischen Sociedades Patrióticas von Veteranen des vormaligen Krieges. Andere, darunter viele ArbeiterInnen und StudentInnen, waren dem Vorhaben gegenüber überaus kritisch eingestellt und es kam zu großen Protesten der entsprechenden Gewerkschaften und Föderationen, die oftmals auch sehr libertär beeinflusst waren. Der Staat reagierte mit den sogenannten Prozessen gegen die Subversiven, in deren Kontext der bekannte anarchistische Dichter und Aktivist José Domingo Gómez Rojas zu Tode geprügelt wurde. Zum Begräbnis des damals gerade mal 24 Jahre alten Anarchisten kamen 40.000 Menschen. Das ganze Kriegsszenario brach schließlich in sich zusammen, als herauskam, dass der Kriegsminister die angebliche Mobilisierung von Peru und Bolivien schlichtweg erfunden hatte. Und der offenbare politische Schachzug im Rahmen der Präsidentschaftswahl ging auch nicht auf. Der liberale Alessandri wurde schließlich zum neuen Präsidenten bestimmt. Doch damit hörte die Sache nicht auf. Diese Art von Konflikt hat es im Verlauf der Geschichte wiederholt gegeben. Nicht nur 1920, sondern auch in den 1940ern und in den 1950ern. Und bis heute, als dieser ganze Konflikt neues Leben erhielt mit der Klage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, bei der es um eine Änderung der Grenzen, um ein dreieckförmiges Territorium auf See geht. Jede Regierung bzw. jeder Staat hatte eine eigene Sicht auf die Dinge. Dass jener Bezugspunkt genommen werden müsse, dass die Linie im rechten Winkel gezogen werden müsse, dass also dieses Territorium ausschließlich jenem oder dem anderen Land gehören müsse, es kam zu recht feindseligen Aktionen. Beispielsweise wurden peruanische FischerInnen für 1,5 bis 2 Monate festgehalten unter dem Vorwurf, sie hätten die Grenzen überschritten, die ja fiktiv sind, wie wir alle wissen, die Grenzen der Staaten. Die FischerInnen wiederum sagten, dass eine Strömung sie herausgetragen hätte. Bereits Wochen bevor das Gericht in Den Haag sein Urteil verkündete, schürten insbesondere die Massenmedien die Hysterie um das Thema. Im Fernsehen waren regelrechte Countdowns zu sehen wie »Noch 3 Tage bis zum Urteilsspruch« als Dauereinblendung zu anderen Sendungen. In Peru kam es schließlich zu Public Viewing Events, wo Leute an Großbildschirmen die Urteilsverkündung verfolgen konnten. Da das Urteil zugunsten von Peru ausgegangen ist, sind hier die Gemüter hochgekocht, haben sich viele Nationalistinnen blicken lassen, auch hier in Antofagasta, wo das Thema uns konstant begleitet, die Diskriminierung. Wie ich bereits sagte, hat diese Gegend starkes wirtschaftliches Potenzial. Von hier stammt ein Großteil der Rohstoffe, mit dem sich das Land, sich die Wirtschaft des Landes über Wasser hält. Aber natürlich muss auch gesagt werden, dass eine völlige Ungleichheit herrscht. Denn obwohl es sehr viele Ressourcen gibt, sind diese ganz ungleich verteilt. Daher sind Leute aus den verschiedensten Ländern hierher gezogen. Und das hat zu einer Konkurrenzsituation geführt, die dann zu nationalistischem Hass geführt hat. Bestimmte Gruppen, die nicht per se organisiert sind, haben zur Gewalt gegen all jene aufgerufen, die nicht in der chilenischen Nation geboren wurden, um es mal so zu sagen. So kommen diese ganzen Faktoren zusammen. In Santiago, auf der Plaza de Armas, versammelten sich Neonazis, die Menschen peruanischen Ursprungs zusammenschlagen wollten. Und was sagen die Anarchistinnen zum Urteil aus Den Haag? Wir kommen in unseren Analysen und unseren Verlautbarungen zum Schluss, dass uns das nicht betrifft, weil es hier schlicht um ökonomische Interessen geht. Und zusammengefasst geht es um die Interessen der herrschenden Klasse. Es ist aber auch so, dass die ökonomische Klasse sich keineswegs auf die nationalen Grenzen von Chile und Peru zurückzieht. Die Gruppe Luxich hält beispielsweise wichtige Investitionen in Peru und auch die LAN-Fluglinie, die bis vor wenigen Jahren noch unserem Präsidenten, dem Herrn Piñera, gehörte, hat Unternehmungen in Peru. Ich würde hier gerne darauf eingehen, dass es Anfang Februar in Peru die libertäre Buchmesse in Lima gab, an der auch viele Genossinnen aus Chile und anderen Ländern in Südamerika teilnahmen. Eines der Themen, das besonders diskutiert wurde, war das Thema des Internationalismus und der Solidarität. Ich hoffe auch, und das wurde von den Genossinnen hier auch viel kommentiert, Wir hoffen, dass diese Kontakte, die jetzt geschlossen wurden, sowie ältere Kontakte gestärkt werden können, dass wir über unsere Zeitungen hier und dort uns gegenseitig unterstützen und bei internationalen Themen solidarisieren können. Und wie du sagst, das Thema bleibt weiterhin aktuell und es ist sehr wahrscheinlich, dass es in einigen Jahren erneut dazu kommt. Oder dass die chilenische Regierung jetzt beispielsweise nicht mit dem Urteil aus Den Haag zufrieden ist und es erneut mediale Zusammenstöße gibt. In diesem Sinne sollten wir uns darauf vorbereiten, um zu sehen, wie wir als Antiautoritäre, Libertäre, Anarchistinnen oder wie auch immer wir uns nennen mögen, darauf reagieren. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Wir denken, dass es an der Zeit ist, unseren Hörerinnen unser vollstes Vertrauen auszusprechen. Wie ist dies besser zu ermöglichen als durch Einblicke in unsere persönlichen Tagebücher? Liebes Tagebuch. Eintrag vom 28. Februar 2014. Liebes Tagebuch. Heute hat mich eine neue Angst beschlichen. Doch eins nach dem anderen. Alles fängt mit Costa Rica an. Costa Rica ist ein wirklich schönes Land. Mit dem Regenwald, den Stränden, den Vulkanen. Das Land hat allerdings auch eine Staatsreligion. Den römisch-katholischen Glauben nämlich. Der scheint manchen Leuten böse Streiche zu spielen. Oder gute. Das hängt natürlich von der Perspektive ab. Einer Frau aus Costa Rica, Floribeth Mora Diaz, war im Krankenhaus mitgeteilt worden, dass sie nur noch einen Monat zu leben habe. Am Tag der Seligsprechung von Johannes Paul II., als diesem sein erstes Wunder anerkannt wurde, hätte sie den Ex-Papst um Hilfe angefleht. Am nächsten Tag war sie geheilt. Der behandelnde Arzt wird mit den Worten zitiert: »So etwas hat es noch nie gegeben. Gott vollbrachte ein Wunder, damit wir an seine Existenz glauben. Wir sollen nie den Glauben verlieren.« Und prompt gab es also auch das zweite, nach den Statuten des Vatikans erforderliche Wunder zur Heiligsprechung von Johannes Paul II. Ein Wunder, das er tatsächlich posthum bewirkte, sprich nach seinem Tod. Und nun soll er am 27. April 2014 heilig gesprochen werden. Doch zurück zu meiner Sorge. Wenn das Wojtyla passieren kann, kann das jedem passieren. Bitte Gott! Lass nicht zu, dass mich die römisch-katholische Kirche heilig spricht. Auch nicht, wenn ich schon tot bin. Unsere bewegende Geschichte erzählt gleich von einem Verstorbenen, der bislang glücklicherweise noch nicht selig gesprochen wurde. Sein Name ist jedoch auf einigen Stolpersteinen, Straßenschildern und Gedenktafeln auch in Berlin zu finden. Vor 80 Jahren, 2. Februar 1934. Der anarchistische Schriftsteller Erich Mühsam wird in das Konzentrationslager Oranienburg gebracht. Schon Ende 1933 war bekannt, dass das Konzentrationslager Brandenburg aufgelöst wird. Der Abtransport der Schutzhäftlinge verschob sich und Mühsam kam erst am 2. Februar von Brandenburg in das Konzentrationslager Oranienburg. Ich fuhr mit großen Hoffnungen nach Oranienburg, da mir die anderen Genossinnen, die schon früher Besuchserlaubnis erhalten hatten, versicherten, Oranienburg sei jetzt verhältnismäßig das beste Lager. Dort werden die Gefangenen nicht gequält. Und beim Besuch könne man seinem Manne gegenüber sitzen und sich ungestört 2 Stunden lang unterhalten. Leider war aber für alle kurz nachher Besuchsverschärfung verhängt worden. In dem großen Empfangsraum war eine Barriere aufgebaut, hinter der die Genossen standen. Mühsam war vollkommen glatt rasiert, auch die Kopfhaare abgeschoren. So verfuhr man dort mit allen Juden. Die Kameraden machten meinem Manne Platz, weil er doch nicht hören konnte, so dass er dicht an die Barriere zu stehen kam. Knapp ein Jahr zuvor, am 28. Februar 1933, begann Erich Mühsams leidvoller letzter Lebensabschnitt als Gefangener im nationalsozialistischen System, den seine Partnerin Zenzel Mühsam dokumentierte. Er wurde zunächst ins Gefängnis Lehrter Straße gebracht, wo ihn Zenzel über mehrere Wochen nicht besuchen durfte. Ich hatte die Erlaubnis erhalten, meinen Mann am 6. April 1933 zu seinem Geburtstag zum ersten Mal zu besuchen. Schon vorher hatte ich, da es früher wurde, leichtere Kleider ins Gefängnis gebracht, den schweren Wintermantel und die anderen warmen Sachen, wollte ich bei meinem Besuch mit nach Hause nehmen. In der Lehrerstraße erklärte man mir, dass Mühsam gerade heute nach dem Konzentrationslager Sonnenburg abtransportiert worden sei. Die Misshandlungen, die Erich Mühsam und seinen Mitgefangenen während dieses Transports angetan wurden, setzte die aus Leuten der Sturmabteilung SA bestehende Besatzung des KZ Sonnenburg fort. Eine kurze Verschnaufpause erfuhr Mühsam zwischen Juni und September 1933 im Gefängnis Plötzensee, wo er sogar an seinem satirischen Roman »Ein Mann des Volkes« weiterarbeiten konnte. Seine Manuskripte wurden jedoch nach einer neuen, von Göring erlassenen Verordnung beschlagnahmt, kurz bevor er in das KZ Brandenburg gebracht wurde. Von den dortigen Leuten der Schutzstaffel SS wurde er über 5 Monate hinweg zutiefst gedemütigt und gefoltert. In der darauffolgenden Unterbringung in Oranienburg konnte er zumindest regelmäßig besucht werden. Den anhaltenden Misshandlungen entkamen die Gefangenen trotz kritischer Beobachtungen durch Auslandskommissionen jedoch nicht. Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete und bekannte Pazifist Gerhard Seeger hatte nach geglückter Flucht in seinem Buch Oranienburg die Zustände in den Konzentrationslagern der Weltöffentlichkeit angeprangert. Das brachte eine große Unruhe in die Lagerverwaltung. Der Kommandant Schäfer ließ Mühsam kommen. Er richtete in ziemlich höflichem Ton folgende Worte an ihn. »Herr Mühsam, ich habe durch Zufall erfahren, dass Sie hier von Stahlkopf misshandelt worden sind. Morgen kommt eine ausländische Kommission. Wenn Sie der Kommission keine Mitteilung über Ihre Misshandlung machen, gebe ich Ihnen mein Offiziersehrenwort, dass in Zukunft weder Sie noch andere Gefangene geschlagen werden.« Unter dieser Voraussetzung ging Mühsam darauf ein. Das ganze Lager wurde für die Kommission vorbereitet. Die Strafbunker mit Kartoffeln gefüllt, die Waffenmeisterei aus einer Werkstatt, in der Gewehre und Maschinengewehre repariert wurden, in eine harmlose Werkstatt verwandelt, in der sich die Gefangenen angeblich alle möglichen Andenken an ihre Schutzhaft, Kästen, Schachspiele und so weiter bauen durften. 3 Tage nach dem Besuch des Lagers Oranienburg durch die ausländischen Pressevertreter wurden die Stehbunker wieder ihrer alten Bestimmung zugeführt. Das heißt, in ihnen wurden Disziplinarstrafen verbüßt, die darin bestanden, in diesem fensterlosen Raum, der ohne jegliche Ausstattung und zu klein war, um darin liegen zu können, ununterbrochen bis zu 3 Wochen zu verbringen. Auch Erich Mühsam blieb dies nicht erspart. Da waren Zenzels Besuche ein Lichtblick, besonders wenn sie ein Paket mit Leckereien dabei hatte. Die größte Freude konnte ich Erich mit Lebensmittelpaketen machen. Da die Nahrung in Oranienburg sehr fettarm war und ich daheim kein Geld hatte, um Leckerbissen einzukaufen, brachte ich an jedem Besuchstag gebratenen Schweinebauch mit, damit er sich am Abend mit seinen Kameraden einmal ganz satt essen konnte. Wenn er das Paket sah, fragte er mich, »Wie viele Genossen, glaubst du, werde ich heute Abend einladen können?« Und wenn er dann hörte, 10 bis 12 Mann, dann konnten seine Augen vor Freude strahlen, als ob ihm nie etwas Böses passiert wäre. Am 30. Juni ermordeten Angehörige der SS zusammen mit Gestapo und Reichswehr etwa 200 Menschen, von denen sich Hitler und Göring potenziell bedroht fühlten. In diesem Zuge wurde auch das KZ Oranienburg von der SS übernommen. Zenzel erhielt dazu folgenden Bericht. Unmittelbar nach dem 30. Juni, dem Tag der Ermordung des Generals Schleicher, Röhm und so weiter, wurde das Lager nachts überraschend von der Berliner Polizeitruppe zur besonderen Verwendung Wecke umstellt. Maschinengewehre wurden in Stellung gebracht und die SA-Posten von der Polizei entwaffnet. Der die Aktion leitende Polizeihauptmann bedrohte die SA-Führer mit Erschießen, falls sie Waffen verheimlichten. Lediglich eine kleine Anzahl von Karabinern für den Wachdienst wurden im Lager zurückgelassen. Einige Tage später erfolgte schlagartig die Besetzung des Lagers durch württembergische SS-Truppen unter Leitung des Brigadeführers Eike, des Inspektors der Gestapo für sämtliche Konzentrationslager Deutschlands. Unter der SA herrschte größte Erbitterung. Die Überprüfung der finanziellen Lage zeigte, dass Oranienburg stark überschuldet war. Das Oranienburger Lager war bis dahin ein Privatunternehmen der SA-Standarte 208, die von den Behörden für jeden untergebrachten Gefangenen eine bestimmte Geldsumme bekam, und darüber hinaus durch die Verleihung der Arbeitskräfte an Guts- und Forstverwaltungen, Gemeinden und Landräte Geschäfte machte. Zenzel vermutet, dass damit auch der Grundstein für Erich Mühsams Ermordung gelegt wurde. Wie ihr ein Mitgefangener mitteilte, wurde er wenige Tage nach der Übernahme aufgefordert, sich selbst zu töten. Am 9. Juli wurde Mühsam nachmittags zum SS-Sturmführer Erath gerufen. Dieser sagte zu ihm, »Mühsam, wie lange denken Sie noch in der Welt herumzulaufen?« Wenn sie sich nicht selbst erhängen, dann werden wir nachhelfen. Weiter berichtet er von dem Tag der Ermordung. Als die Gefangenen in die Schlafsäle gejagt wurden, musste mühsam weiterarbeiten. Auch jene Gefangenen, die den Aufenthaltsraum zu säubern hatten und gewöhnlich erst eine Stunde später ins Bett kamen, wurden in die Schlafsäle gejagt. Den anderen Schutzhäftlingen wurde verboten, nachts über den Hof auf den Abort zu gehen. Bei dem abendlichen Rapport meldeten wir dem Feldwebel Petscher, genannt Himmelstoß, die Abwesenheit Mühsams. Worauf er murmelte, schon gut. Am anderen Morgen beim Wecken fragte Petscher nach Mühsam. Als keiner antwortete, sagte er zynisch, na, wenn er nicht da ist, wird er wohl tot sein. Als wir auf den Abort gingen, hing Erich Mühsam dort. Man wollte einen Selbstmord vortäuschen. Uns allen war gewiss, dass er schon als toter Mann dort aufgehängt worden ist. Wem die Sonne nicht mehr scheint, kann die Liebe missen. Wie viel Trauer um ihn weint, braucht er nicht zu wissen. Menschen, lasst die Toten ruhen. Euer ist das Leben. Jeder hat genug zu tun, Arm und Blick zu heben. Lasst die Toten, sie sind frei im durchnässten Sande. Euch entringt der Sklaverei, euch der Not und Schande. War ein Kampf des Lobers wert? Spart dem Tod die Spende. Aber nehmt des Toten Schwert, führt den Kampf zu Ende. Wollt ihr denen Gutes tun, die der Tod getroffen? Menschen, lasst die Toten ruhen und erfüllt ihr Hoffen. Erich Mühsam gedichtet bereits während seiner Haft zu Zeiten der Weimarer Republik in der Festung Niederschönenfeld. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Ja, hallo, Kollege. Hallo. Diesmal hattest du ja die ehrenwerte Aufgabe, die Anarchie auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Lass doch mal hören, wo ihr rumgekommen seid. Na, der Tagesspiegel hat mich zunächst auf die Fährte nach Sotschi geschickt. Oh nee, lass mal stecken. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ist auch viel zu heiß da. Zum Glück kam mir da die Kreiszeitung in die Finger, die partielle Anarchie beim Baurecht entdeckt hatte. Na, so spannend hört sich das aber auch nicht an. Nee, ich konnte auf Nordanlein nicht mal eine gute Bekannte besuchen fahren, weil die wegen steigender Mieten letzten Monat wegziehen musste. Aus der Wohnung in ihrem Keller wurden jetzt 3 Ferienwohnungen gemacht und von dieser partiellen Anarchie habe ich absolut nichts zu Gesicht bekommen. Da hätte ich auch hier bleiben können. Aber dann wird's besser. Schau mal hier. Sag mal, ich bin eine Debattin und der Debatten weht. Ist denn das ein Seppel? Nee, das ist der Georg Ringsmann. Okay. Ja, nicht schlecht, sieht ja lustig aus. Tja, das war halt 2008 und heute gibt's nur noch so der Weser-Kurier. Anarchie mit Beutelhose. Er schreibt, die Zeiten, als der bayerische Anarcho-Chansonnier Georg Ringswandel noch in Frauenkleidern und greller Maskerade über die Bühne sprang, sind weitgehend passé. Heute setzt der 65-jährige Vater 3 erwachsener Töchter statt auf schrille Altkleider von der Caritas auf junge Mode. Gegen Gitarrenmusik ist ja nichts einzuwenden, aber diese Hose ist dann doch ein bisschen zu bieder. Ja, schicke weiße Turnschuhe. Ja, das konnte ich mir dann doch gar nicht selbst bis zum Ende angucken und bis zum Konzert in Bremen bleiben, denn es trieb mich in die Ukraine, wo die Anarchie viele verschiedene Gesichter zu haben scheint. Vor allem wollte ich Machnos Nachkommen kennenlernen, aber dazu später mehr. Ich habe mich zunächst gefragt, welche westlichen Beobachter den Nachrichten.at gefragt hat. Die schreiben nämlich, und nach den blutigen Schlachten, wo die Janukowitsch-Gegner mit Pflastersteinen um sich warfen, fragen auch westliche Beobachter, ob die friedlichen Proteste der Opposition in rechtsradikale Anarchie gekippt sind. Wahrscheinlich haben die umherfliegenden Pflastersteine eher einige Schaltungen im Hirn des Autos zum Kippen gebracht, oder? Ja, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass er sich das Ganze überhaupt aus der Nähe gegeben hat. Aber so lässt sich der Murks von der France TV Info wahrscheinlich erklären. Sie haben zwar ein ganz nettes Video verlinkt. Hier, ich zeig's dir mal. Da sind wir auf dem Maidanplatz bei Nacht. Blitzlichtgewitter und ein Katapult wird abgefeuert. Sie sprechen dann von Nationalist, Anarchist und sinngemäß übersetzt schreiben sie, also, die anarchistischen Nationalisten lassen sich auch vom Sturz Janukowitsch nicht aufhalten, wollen sich aber nicht an die EU annähern, was am Anfang der Proteste die meisten wollten. Und der Sonderberichterstatter weiß dann ganz genau, woran man diese Anarcho-Nazis erkennt, nämlich an den rot-schwarzen Klamotten und daran, dass sie Helme tragen und Kapuzen und mit Basis und Schutzschilden bewaffnet sind. Und schließlich fordern sie eine Revolution. Sie sind spezialisiert auf das Anfertigen von Molotow-Cocktails und werfen Pflastersteine mit Katapulten auf die Polizei. Hierfür hagelt es dann glücklicherweise immer empörte Kommentare von Leserinnen. Zum Beispiel, dass es ja kaum ein besseres Oxymoron als anarchistische Nationalisten geben kann. Na, ist fast so gut wie herrschende Anarchie. Aber weißt du, was es mit diesem Schwarz-Rot auf sich hat? Man sieht ja auch manchmal schwarz-rote Fahnen bei Berichten vom Maidan. Aber die sind wahrscheinlich nicht von Syndikalistinnen getragen, ne? Nee, leider nicht. Das sind die Farben des rechten Sektors, also zu dem sich mehrere nationalistische Gruppierungen zusammengeschlossen haben. Und wo hast du dann die Nachkommen Machnus gefunden? Ja, damit hätte ich sie dann laut Stimme Russlands wohl schon gefunden. Sie schreibt, einerseits gibt es friedliche EU-Befürworter auf dem Platz der Unabhängigkeit, andererseits radikale Oppositionelle, bei denen es sich quasi um Nachkommen des einstigen Anarchisten-Anführers Nestor Machno handelt. Kürzlich wurde im slowakischen Fernsehen Die Weiße Garde gezeigt, ein russischer Film in Anlehnung an den gleichnamigen Roman von Michael Bulgakov. Dieser Film thematisiert ziemlich anschaulich die Machno-Anarchie. Wie es sich herausstellt, birgt die Westukraine nach wie vor einige Wurzeln dieses wilden Phänomens. Moment mal, Die Weiße Garde und Machno-Anarchie? Ja, ich habe den Film zwar auch nicht gesehen, aber dass es bei einem Film mit diesem Titel hauptsächlich um Machno gehen soll, kann ich mir auch nicht denken. Aber besonders negativ klingt der Artikel ja trotzdem nicht. Die Westukraine birgt einige Wurzeln dieses wilden Phänomens. Ja, das klingt noch fast romantisch, aber der Titel heißt dann Angst vor Anarchie auf ukrainische Art. Und am Ende schreiben sie noch, was alle vereinigt, sind Besorgnisse um die Zukunft. Wir wollen keine Anarchie und kein Chaos an unserer Grenze. Da niemand in der Ukraine offenbar in der Lage ist, die Oberhand zu gewinnen, möchte die Slowakei die Konfliktparteien zu einer Kompromisssuche aufrufen. Ah, sehr professionell. Die Slowakei bereitet sich mit Hilfe eines historischen Fernsehfilms auf die Mediation für ein paar Millionen Menschen vor. Oder? Und was sagen die Leute vor Ort dazu? Na, hör mal, was die Tagesschau dazu gesagt hat. Ich bin hier der Chef im Zelt. Sveta gibt den Ton in der Küche an. Aber grundsätzlich bin ich im Zelt der, der das Sagen hat. Es ist wie im Leben. Anarchie funktioniert nicht. Das ist wie zu Hause. Schade, schade. Na, das klingt ja eher so, als hätte er sich früher mal irgendwie was Bestimmtes vorgestellt und jetzt sind seine Visionen irgendwie futsch. Ja, oder er hat einfach ein bisschen eingeschränktes Verständnis von Anarchie. Und muss dann auf dem Zeltplatz, auf dem Maidan noch ein bisschen dazulernen, was Anarchie alles sein kann. So, jetzt haben wir die Ukraine aber von allen möglichen und unmöglichen Seiten abgegrast, würde ich sagen. Wo ging es denn weiter? Naja, natürlich nur ein paar hundert Kilometer weiter, nämlich nach Bosnien. Das heißt, eigentlich ist der Artikel von Srećko Horvat, den El Jazeera und El País abgedruckt haben, allgemein gehalten. Er thematisiert zum Beispiel die Gewaltfrage. Da heißt es, auf Englisch, Why are the protesters condemned for being violent? If state power is even more violent, serving as an invisible hand during the last 20 years to the market and war tycoons, why smashing some windows called violence and stealing some millions' business? As one of the four Salo masters says to his slave in Pasolini's last movie, true anarchy is the anarchy of power. Ah, dieser Pasolini's last movie ist die 120 Tage von Sodom? Genau, die 120 Tage von Sodom nach dem Roman von Marquis de Sade. Ja, da haben wir schon wieder dieses Faschistenzeug drin, oder? Ja, das Faschistenzeug, das kommt in dem Film auch direkt vor, denn da sagt Blangy, einer der Ausbeuter, wir sind dann nur mal Faschisten. Und we fascists are the only true anarchists, naturally, once we become masters of the state. In fact, the only true anarchy is the anarchy of power. Das heißt, wenn die Faschisten erst einmal an der Macht sind, dann können sie sich als wahre Anarchisten empfinden. Ah, jetzt wird's gruselig. Damit geht der Monatsrückblick des Anarchistischen Radio Berlin auch schon wieder zu Ende. Besucht uns gerne auf unserer Website aradio.blogsport.de. Dort stellen wir die Tage einen Beitrag zur Verfügung, den wir anlässlich der Ausbildungsmesse der Bundeswehr in Pforzheim produziert haben. Auf Wiederhören!